Ja, hallo und herzlich willkommen zum 57. ConnenCast. Heute mal wieder zu Kaido Kid, da ist bisher schon der dritte Kaido Kid Band veröffentlicht worden, und zwar in der Treasured Edition oder in der kostbaren Ausgabe. Und da wollen wir heute auch einmal zu dritt besprechen, was für Kapitel in diesem Band sind, wie er aufgebaut ist, ob man sich den kaufen sollte und ja, allgemein dies und das. Und mit dabei ist natürlich auch Olli. Hallo. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Stargast für heute, das ist Kevin. Hallöchen wieder. Ja, und heute mal nur zu dritt, aber ich hoffe, es wird trotzdem genauso interessant wie immer. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir uns einmal mal den Band von außen an. Wir erkennen ja das gleiche Prinzip wie bei den ersten beiden Kaido Kid Bänden auch schon. Ein schräger Schriftzug mit Kaido Kid drauf, darunter die Treasured Edition oder wie Clemens sagen würde, die kostbare Ausgabe. Ich muss ihn heute leider vertreten. Neu ist dann oben die Spielkarten oder die verschiedenen Spielkarten auf dem Cover. Es waren ja bei Band 1 und 2 jeweils andere Motive und ja, das finde ich auch sehr schön gemacht. Auch die Farbe mit grün, hellgrün etwa, ne? Oder naja, ja, ich bin kein Farbexperte. Wahrscheinlich jetzt irgendwie Oliv oder Mint oder was auch immer das sein könnte. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben leider keine Frauen hier heute im Podcast, die wüssten das. Und vielleicht noch die Bedeutung der Farben hinterher, ne? Ja, der Band kostet 7,50 Euro. In Österreich kostet er ein bisschen mehr, wie gehabt. Und ja, finde ich sehr schön aufgemacht. Lehnt sich an die ersten beiden Bände an. Und ja, erstes auf, dass die Zahl diesmal, also die 3 in dem Fall, komplett gerade ist. Oh, ja, das stimmt wohl. Aber gerade muss ja auch mal was sein, also ja. Ich habe aber extra dann verglichen mit dem japanischen Treasured Edition Mansion Kaito Band. Da ist sie auch schief und krumm und also schief. Also ich glaube, EMA wollte einfach nur irgendwas ändern und irgendwas anders machen und scheint den Spaß zu machen, einfach zu bearbeiten. Vielleicht, weil die Karten schon so kreuz und quer fliegen. Ja, auf jeden Fall, bisschen gerade, schade auf jeden Fall nicht. Und da würde ich sagen, schlagen wir die Band auch gleich mal auf und schauen mal, was denn so da drin ist. Es gibt ja leider keine schöne Seitengeschichte oder so, auf das man verweisen kann. Ihr kennt das ja auch alle schon aus den letzten beiden Kaido Kid Podcasts, die wir ja veröffentlicht haben. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, da erfahrt ihr alles Wichtige zu den ersten beiden Bänden. Und natürlich gibt es auch einen zum vierten Band, der kommt dann irgendwann im Februar. Und wir sind heute leider ein bisschen spät dran mit dem Podcast, aber ich hoffe, ihr habt den Band noch nicht gekauft. Oder doch, am besten ja schon. Und hört dann diesen Podcast hier trotzdem. Aufhören, hinzuhören. Ja. drin sehen wir wie immer ein paar schöne, nette Farbseiten, die es ja sonst bei den Originalbetten nicht gab. Die waren ja schlicht gehalten, haben damals auch nur 5 Euro gekostet. Also mal schnell 50% Preis draufschlagen, ein paar Farbseiten rein, fertig ist das. Das ist hier die Logik von der Shonen Sunday in Japan. Die eben auch gleich mal übernommen hat, ne? Also, da ließen sie sich nicht lumpen, wenn es ums schnelle Geld geht. Ja, eine schöne Zusammenarbeit von Shogakukan und EMA. Das ist ja, oder wie man jetzt bald sagen muss, Egmont Manga, ja. Das wird, glaube ich, noch eine Ewigkeit dauern. Egmont Manga und Anime ist ja so. Hat sich eingebürgert, ja. Einfach EMA. EMA ist und bleibt EMA. Oder Egmont, das geht natürlich auch. Also Egmont. Fände ich eigentlich auch irgendwie schöner. Also das heißt ja Tokyo Pop Carlsen. Das heißt eigentlich auch Carlsen Manga. Carlsen Manga, man sagt ja immer nur Carlsen. Also man sagt, vielleicht sagt man jetzt zukünftig auch nur Egmont. Obwohl die ja so eine Abkürzung haben, dass man eigentlich EMA sagen muss. Naja, okay. Naja. Wir waren bei den schönen Farbseiten vorne angelangt. Da sehen wir gleich mal wieder Kaito Kid auf einer Spielkarte. Und ich denke mal, das Bild sieht man, haben wir in den letzten beiden Podcasts zu den Kaito Kid-Bänden schon festgestellt, ist älter, da man das an Kaito Kids Haaren schön sehen kann. Mhm. Ja, und auch an dem Grinsen, das sieht ja so schön alt Kaito Kid aus. Sieht so alt aus, ja. Ja, auf der nächsten Seite haben wir den gleichen. Warte, darf ich nochmal eben auch kurz auf die Einleitung eingehen? Ja, klar, gerne. Ich habe nämlich mal, ich lese mir mal die kleine Einleitung durch, wo sie auf die Farbillustration zu sprechen kommen. und habe die einfach mal mit den anderen verglichen. Die ist immer ein wenig anders, ja. Diesmal spricht Kaito Kid nicht von sich aus, sondern es wird von Kaito Kid erzählt in der Einleitung. Hä? Nee, ich also meine in jetzt Band 1 und 2 wird geschrieben, ich bin Kaito Kid. Wir sind ganz woanders. Wir ich sind meine, vorne, in dem, welche Einleitung meint ihr dann? In dem Kreis, als die Farbseiten angekündigt Schlag werden. Schlag den Band mal auf, vorne drin. Feinlich. Da wird dann nämlich im dritten Band wird gesagt, hier sind aktuelle und damalige Farbillustrationen zu Kaito Kid von seinem Zeichner Gosho Aoyama. In Band 1 wurde gesagt, Meister. Und in Band 2 wurde Aoyama Sensei gesagt. Ja. Was? Alles unterschiedlich. Aber du hast natürlich auch recht, Kevin, hinten sind die Einleitungen natürlich auch anders. Das finde ich immer gut angepasst. Ja, aber vor allem hat sich die Person geändert. Hm. In 1 und 2 wird geschrieben, ich bin Kaito Kid, bla bla bla, ich. Im dritten aber, ist Kaito Kid, der immer wieder bla bla bla. Ja. Die Erzählweise hat sich verändert. Ganz interessant eigentlich. Ja. Auch solche Fehler Feinheiten eigentlich sind natürlich erwähnenswert in diesem Podcast. Wir wollen ja alles genau aufschlüsseln für die Fans. Und ja, da sind wir jetzt bei den Farbseiten vorne drin angelangt. Das erste, ich bin glaube ich ein bisschen schnell heute, aber das erste Bild ist etwas älter. Und das zweite, wo sich dann Conan und Kaito Kid direkt, ja wie sagt man, Pistole an Narkosechronometer gegenüberstehen und in die Augen schauen, ist aktueller, wie man hier schön vergleichsweise an den Haaren sehen kann. Natürlich auch mit Conan, der ja damals noch gar nicht eingeplant war in die Serie, ist natürlich klar, dass das ein aktuelles Bild sein muss, also da, weil Conan ja gar nicht auftaucht in der Serie, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist ja auch Kaito Kid. Ja. Allerdings dürfte er im vierten Band, soweit ich weiß, dann auch mit dabei sein. Nee, ich meine Shinichi, oder? Ja. Ja, Shinichi. Okay, das ist ein Spoiler. Das weiß ich gar nicht. Aber, Spoiler? Spoiler. Ja, auf der kommenden Seite ist dann wieder ein Conan zu sehen mit Kaito Kid im Brillenglas. Spiegelt sich schön. Sehr schön gemacht. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, hier Conan im Kaito Kid Band abzudrucken, aber ja. Na doch, so schöne Werbung nochmal, ne? Ja, wenn man es denn erkennt. Hahaha. Nein. Naja. Ja, dann haben wir, wie auch schon im letzten Band, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Band auch so war, eine Farbseite von Aoyama aus dem Detective Conan Manga mit dabei. Ich weiß noch, welcher Fall das ist. Der war, glaube ich, auch im Kaito Kid Sonderband drin. Ja, auch der war drin, ja. Und ich finde es auch sehr schön, dass es immer farblich aufgelegt ist, wie es ja wahrscheinlich schon in der Shonen Sunday damals war, als Farbseite. Das würde ich mir so sehr wünschen für den normalen Conan-Manga. Ja. Obwohl du würdest auch 8 oder 9 Euro zahlen, also ohne Scheiß. Obwohl es vergleichsweise selten Farbseiten gibt bei Conan, also das ist bei... Vor allem immer selten näher. Ganz am Anfang von Conan waren die ja noch relativ oft. Ja, genau. Aber es ist natürlich auch so eine Sache mit den Preisen. Ich meine, bei normalen Manga, also nicht bei Neuauflagen, wie es bei Kaito Kid ist, ist es ein schlechter Vergleich. Bei anderen Serien, da sind meistens 2 oder 3 Farbseiten vorne drin. Ich meine sogar meistens nur 2. Und dann wird gleich ein ganzer Euro am Preis aufgeschlagen. Also für den normalen, ich sag mal so 0815-Fan, also ein normaler Fan, der einfach alle Bände sammelt, für den lohnt sich das einfach überhaupt gar nicht. Und zum Beispiel bei One Piece oder so, bei Carlsen, sind auch keine Farbseiten mit dabei, weil das einfach so eine lange Serie ist. Wenn man da so viele Bände sammeln muss und dann noch 1 Euro extra zahlt, mal, ja, ja. Wenn man das dann mal auf 74 hochrechnet, oder 75 bald, dann sind wir schon bei 75 Euro angelangt. Das ist natürlich ein ganz schöner Haufen, wenn man sich das mal so vorstellt. Weil mindestens 1 Euro oben rauf, ne? Also... Ja, also es kann natürlich noch teurer werden. Es lohnt sich einfach nicht bei so vielen Bänden, die sowieso schon so viel kosten. Also wenn man alle Bände haben will, muss man und ja praktisch... Und die auch schon sowieso eine breite Fanbase haben. Also ja, genau. Die wissen ja ganz genau, Conan wird gekauft. Und bei langen Serien ist es eigentlich auch generell nicht üblich, Farbseiten damit reinzupacken. Also ist eher bei Serien, die vielleicht unter 10 Bände haben, ist das gängig. Vielleicht auch über 10 knapp, aber ansonsten kenne ich eigentlich keine Serie, wo Farbseiten normal mit drin sind, die auch länger läuft, also... Trotzdem schade, oder? Ja, trotzdem natürlich schade. Ich schaue mir die Farbseiten auch gerne an, hätte die auch gerne hier in Deutschland. Vielleicht könnte man ja irgendwie mal ein Sonderband oder so, oder die gesondert irgendwie veröffentlichen. Vielleicht mit allen Farbseiten von Conan 1 bis 75. Ja, vielleicht zum Beispiel als eine App für irgendwelche Smartphones und wo man das dann sich die Kapitel so bis farbig, also mit einer Farbseite so kaufen kann oder sowas. Weiß man ja nicht. Apropos, da muss ich was einwerfen. Bei Amazon kann man immer sagen, wenn man auf Bücherseiten bei Amazon ist, steht immer dran, informieren Sie den Verlag, dass Sie dieses Buch gerne als Geschenk hätten. Nein. Und dann klicke ich mein Freundin immer rauf, ja, E-Book, will ich haben. Und es gibt immer noch keins. Nee. Will ich beschweren. Es wäre genial. Aber der erste Schritt ist ja schon, dass sie den Buchdruck oder die Buchherstellung in dem Manga nicht mehr abgedruckt haben. Das heißt, vielleicht kommt ja bald die E-Buchherstellung. Ja, also. So eine Art Überleitung gestartet, ne? Ich finde es überhaupt schön, dass du den Manga immer bei unserem Shop kaufst, bei Amazon. Da kannst du das Wiki natürlich immer noch unterstützen. Könnt ihr alle auch gerne machen, wenn ihr hier zuhört. Wir haben einen Shop vom Wiki aus. Da könnt ihr die Bände dann regulär zum regulären Preis kaufen und dann kriegen wir immer noch einen kleinen Preis, also kleines kleinen Obolus von Amazon und damit finanzieren wir dann die Aufrechterhaltung der Seiten, also lohnt sich immer da uns zu unterstützen, da sind wir sehr dankbar. So. Ja, ja. Dann haben wir aber es soll weitergehen. Ja, dann haben wir eine nächste Farbseite, die ja auch an das die vorige Seite angelehnt ist, ein einfacher Detektiv mit Kaito Kid schön im Hintergrund und einem Edelstein, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß. Aber sehr schön gemacht, wie ich finde. Auch diese, vor allem auch das Papier finde ich immer sehr schön bei den Farbseiten. Es gibt ja auch. Ja, so fest und unverputtbar. Ja, es gibt ja auch so andere Farbseiten, also auf normalem Papier gedruckt, die finde ich nicht schön, aber naja, okay. Das Motiv. Nee, Marc kann das richtig machen, ne? Das Motiv von dieser Farbseite war, glaube ich, auch mal in irgendeinem Kalender dabei, oder? Wo Kid diesen riesen Diamanten in der Hand hat. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Das könnte sogar sein, ja. Das ist schon ein paar Jahre her, aber der war auf jeden Fall mit dabei. Ja, ich meine, das müsste 2009 gewesen sein. Ich weiß ja nicht mehr so genau. Also das ist schon ein paar Jahre her. Also wir haben ja schon 2013. Oder war es 2010? Keine Ahnung. Ich schätze immer irgendwo da. Also war auf jeden Schauen wir mal die weiteren Farbseiten an. Ja, genau. Ist noch einmal Kaito Kid in seinem Sturz. Ich glaube, es kommt aus dem ersten Kaito Kid. Ja, ja, wo er auf dem Dach deutschen Manga. Ja, genau. Richtig. Wo Conan die Rakete zündet, wo Megure noch mit dabei ist. Und dann kommt auch schon meine Lieblingsfarbseite. Ja, das fand ich richtig. Ja, das ist nämlich das Cover von Film 14, das Filmcover. Quasi. Ja, das ist das von Aoyama gezeichnete Plakat zu dem Film. Das hatten wir im letzten Band ja auch schon, da war das zu Film 8, meine ich, mit drin. Ach. Und, oder, ja, ich glaube, nee, 3, 4, ich weiß, ich glaube 3 müsste das gewesen sein. Ach, das weiß ich nicht mehr. Überhaupt 8 ist der mit Kaito Kid gewesen, 3 und 8, ja. 3, 8 und 10. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher das genau war, aber eins war auf jeden Fall mit drin. Jetzt haben wir hier das Plakat zu Film 14. Man muss dazu sagen, in Japan werden zu jedem Kinofilm immer vorher Plakate von Aoyama gezeichnet, jeweils eins. Und das wird dann offiziell als sozusagen Aushang benutzt. Also es wird dann wunderschön. Damit wird dann Werbung gemacht praktisch. Und ja, das ist immer wieder, hatten wir auch letztes Mal schon gesagt, immer wieder schön. Und hier natürlich mit ran Wahnsinn. Und Kid. Ja. Eine spezielle Szene und das ist natürlich auch passend zu dem, was uns am Ende dieses Bandes noch erwartet. Da haben wir einige Hintergrundinformationen zum 14. Film mit drin. Ja. Da kommen wir aber später noch zu. Und wir haben noch eine Farbseite. Naja, was heißt Farbseite? Also aber auf dem Hochglanzpapier und Kaito Kid und Ran aus dem 14. Film. Ja. Mit Kommentaren von Gosho dabei. Ja. Genau. Und dann grinst uns der Kaito Kid auch schon frech entgegen. Und dann geht es los mit dem Kaito Kid Band Nummer 3. Dem ersten Kapitel. Ja, genau, das erste Kapitel, das wird uns Olli heute mal ein bisschen näher vorstellen und dann werden wir natürlich wie gewohnt noch unsere Meinung dazu abgeben. Ja, genau, und die gewöhnliche Bewertung dann. Also das erste Kapitel heißt Krieg der Sterne, ist jetzt nicht irgendwie Science-Fiction-mäßig angelehnt, sondern es geht halt im Prinzip um das Spiel zur Weihnachtszeit und es fängt eigentlich damit an, dass man erfährt, dass Kaito Kid momentan ja keine Raubüberfälle mehr begeht und Nakamori ist deswegen ganz traurig und dann parallel kommt dann wieder die Szene, wo Aoko und Kaito halt in der Schule sind und Aoko will in diesem Kapitel, weil es ja zur Weihnachtszeit spielt, eine Weihnachtsfeier bei sich zu Hause abhalten und Kaito wird gezwungen, ihr beim Schmücken zu helfen. In der Zwischenzeit erfährt Nakamori von einer neuen Ankündigung von Kid und ist natürlich ganz aus dem Häuschen. Dabei soll Kaito Kid ein Stern stehlen von einem Weihnachtsbaum, der halt mit Edelsteinen und sowas besetzt ist. Und man erfährt dann allerdings, dass das Ganze vor dem Kaufhaus Tofu steht, dieser riesige Weihnachtsbaum mit dem Stern. Und die Ankündigung von Kaito Kid ist von diesem Besitzer des Kaufhauses gemacht, damit er halt ordentlich Profit macht und sein Kaufhaus in die Medien kommt. Und Kaito Kid missbraucht er dann sozusagen als Werbeattraktion. Ob jetzt Kaito Kuroba das noch rechtzeitig erfährt und ob Kaito Kid sozusagen von dem Kaufhausbesitzer benutzt wird, würde ich sagen, lest ihr mal selber und wie das Ganze dann ausgeht. Und ja, man möchte nicht zu viel verraten. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns doch mal an, was die beiden anderen dazu zu sagen haben. Wie fandet ihr denn das Kapitel? Ja, also ich fand's auf jeden Fall wieder mal sehr lustig, was ja Kaito Kid typisch ist. Aber ja, mal lege ich mehr Wert auf den Witz als auf die Mystery, wie es ja hinten bei von EMA drauf gedruckt wurde, Mystery. An sich war das gar nicht mal so schlecht, also kein so schlechtes Kapitel wie in Band 1, wo ich mich noch erinnere an diesen Roboterfall, der ja irgendwie grausam war. Doof, ja. Und an sich sehr lustig gemacht und hatte auch ein bisschen ernsteren Hintergrund. Also vor allem das Ende fand ich auch wieder mal sehr amüsant und da muss ich wirklich grinsen. Und von daher, ich würde sagen, kann ich hier durchaus, ich schwanke zwischen 3 und 4 Kaito Kid Monokeln. Ich gebe einfach mal, mir, ja. Weil das, ja, dann sage ich mal 4. Dann kannst du gleich 3 geben. Ja, gut. Dann mache ich weiter und gehe mit 3. Und ja, also ich finde, der Humor stimmt einfach, und das muss ich sagen, im kompletten Kaito-Band. Aber als Einleitungsfall ist es wirklich gut gewählt. Da hatten wir schon weitaus schlechtere erlebt. Wie ja schon Philipp angedeutet hat. Von daher bleibe ich bei 3 von 5. Weil es noch einiges bessere Kapitel gibt in dem Manga. Ja, also ich bewerte mal mit 4 von 5 Kaito Kid Zylindern, weil mir eben auch der Witz in dieser Story sehr gut gefallen hat und auch halt, dass es mal ein Fall zur Weihnachtszeit ist und die Hintergründe sind halt ja sozusagen aus dem wahren Leben gegriffen. Dieser Kaufhausbesitzer, der sich da diesen Plan ausdenkt, das könnte eigentlich sich in jedem Kaufhaus passieren. Von daher gefällt mir das Kapitel auch sehr gut und ich gebe 4 von 5. Ja, dann sind wir uns ja einig, nur Kevin hüpft aus der Reihe. Ja, das Nein. hast du mir auch befohlen. Ja, okay, alles gut. Dann kommen wir zum zweiten Kapitel, der Meisterdetektiv. Und wie sich ja schon am Titel erkennen lässt, taucht in diesem Fall Shinichi Kodo nicht auf, sondern ein Meisterdetektiv aus der Kaito Kid-Serie, der dort das erste Mal aufgetaucht ist. Ich muss sagen, ich war, bevor ich das Kapitel gelesen habe, sehr gespannt, wie er denn dargestellt wird, da ich immer viel von ihm gehört habe. Und auch er ist ja auch ein paar Mal, ich meine zweimal, also einmal im Detektiv Conan Manga und einmal in Film 10 ja aufgetaucht, wenn ich mich richtig erinnere. Und kam denn einmal? Im offiziellen Conan vor? Nee, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, vielleicht zweimal. Ich glaube an zweimal. Ja, das mag auch sein. Auf jeden Fall war ich sehr gespannt, wie er denn in Kaito Kid dargestellt wird. Und er tritt hier gleich mal als Meisterdetektiv sozusagen auf und versucht sich Kaito Kid entgegenzustellen, ihn zu fangen. Mit dabei ist auch sein Vater, meine ich, der ja auch bei der Polizei arbeitet. Mhm. Und Hakuba, wie er heißt, also Saguro Hakuba, er stammt aus Großbritannien und versucht, Kaito Kid zu fangen. Dieser hat angekündigt, ein Gemälde zu stehlen und macht sich dann eben auch wie gewohnt auf den Weg und sieht auch alles recht gut aus, nur dieser Saguro Hakuba schafft es dann doch, seine ganzen Tricks zu entschlüsseln sozusagen. Ach, der ganze Detective Conan Jargon hier. dann kommt es zur Gegenüberstellung der beiden und wer dann am Ende die Nase vorn hat, Das möchte ich hier noch nicht verraten. Ich verrate aber gerne, dass ich den Fall sehr toll fand. Also Sakura Hakuba wurde gut dargestellt und deckt auch einige interessante Details gleich zu Kaito Kid auf, die man so bisher gar nicht wusste. Er bringt völlig neuen Schwung praktisch in die Serie auch. Und von daher gebe ich hier, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen zu überladen mit irgendwelchen, dass er gleich zu viel über Kaito Kid rausfindet. Ich dachte irgendwie, der wird jetzt gleich hier ihn noch fesseln und dann enttarnen. Also es war mir ein bisschen viel des Guten, aber ich gebe dann auch mal getrost 4 von 5. Kaito Kid oder Saguro Hakuba, was hat der? Mützen. Ja, Saguro Hakuba Mützen. Ja, ich würde mich dem Ganzen einfach mal anschließen, weil ich fand den Fall auch sehr gelungen. Eine gelungene neue Charaktereinführung, besser als die von Akakor damals. Und ja, sind auch wieder sehr schöne, lustige Szenen mit dabei. Am witzigsten fand ich ja diesmal, wo am Anfang Aokor und Kaito auf dieser Eisbahn da sind und Kaito fällt die ganze Zeit hin. Und Aokor, es gibt so eine Szene, wo sie dann so richtig hämisch guckt und so sich sozusagen über ihn lustig macht. Also da musste ich richtig mitlachen, weil sie so richtig guckt. Ja, und dann eben Hakuba als Detektiv und ja, dass er halt so ein bisschen Schwung in die Serie bringt, wie du schon sagtest. Und deswegen, ja, wieder gebe ich 4 von 5 Saguro Hakuba Mützen. Ja, da sind wir uns ja wieder einig und ich würde sagen, Kevin vergibt jetzt mal 3 Mützen. Gut, dann vergebe ich 3. Was ich dazu sagen muss, ich finde die Idee genial, dass ich, obwohl das ja ein kalter Fitmanga ist, hier anfangen, sich Kapitel aneinander zu reihen. Dass hier Kapitel aufeinander aufbauen. Also im nächsten und im übernächsten werden ja auch nochmal Kaito und Hakuba sich gegenüberstehen. Stimmt, genau, ja. Dieser Fakt hat mich sehr gefreut, aber die späteren Kapitel sind nochmal besser. Dann war ich mit meinen hohen Bewertungen weiterhin und gebe hier 3 von 5. Jo, wenn ja, auch die Kreativität toll ist. Was ich noch nicht ganz verstehe bei diesem Kapitel ist, ja, warum Kid es sozusagen auf das Bild abgesehen hat, weil normalerweise steht er ja mal Edelsteine und... Ja, irgendwelche... Er hat aber auch in Detective Conan schon mal ein Gemälde gestohlen. Ich weiß nicht, das mit den vier Jahreszeiten war das ja, der Fall, wenn ihr euch erinnert. Ja, aber ich glaube, das hat er damals nur gemacht, um seinen Namen wiederherzustellen oder so. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Ja, irgendwas war da. Er hat es auf jeden Fall auf wertvolle Sachen abgesehen, um eben an die Organisation ranzukommen, wie es immer so heißt. Aber ich habe da bisher auch gar keinen Hinweis in diesem Manga gefunden. Vielleicht kommt er ja irgendwann noch. Der kommt noch. Okay, weil ich hatte auch gedacht, so, es wird ja immer gesagt, es passiert nicht viel mit der Organisation, aber bis jetzt war ja praktisch noch gar nichts so mit dabei. War ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bis jetzt. Und, also ja. Wer nur Band 1 und 2 hat, weiß gar nicht, warum Kaito Kid eigentlich den Scheiß macht, ne? Ja, einfach nur so aus Spaß. Aber um der Sache mal ein bisschen näher auf den Grund zu gehen, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Jawohl. Ja, und, genau. Das heißt das Phantom des Untergrunds und da gebe ich mal wieder an Olli ab. Ja, du hast ja den Titel bereits genannt, kann ich das überspringen? Schön. Es geht im Prinzip darum... Ja, worum geht's eigentlich? Dass Aoko, man darf die nicht mit Akako durcheinander bringen. Aoko kommt halt in die Schule und erzählt Kaito ganz aufgeregt, dass sie Konzertkarten gewonnen hat und ja, sie würde jetzt gerne mit Kaito zu diesem Konzert hingehen, aber der hat absolut kein Interesse daran. Und dann kommt Hakuba, der jetzt, wenn ich das mal sagen darf, in dem Fall muss ich das schon mal vorspoilern, dass der jetzt halt mit den beiden in einer Klasse ist. Und dann kommt halt Hakuba dazu und sagt dann eben, dass er anstelle von Kaito mit Aoko zu dem Konzert gehen würde. Das gefällt natürlich Kaito nicht so. Und in einem Wortgefecht kommt es dann eben dazu, dass Hakuba und Kaito sozusagen einen Wettstreit ausfochten. Wenn Hakuba beim nächsten Raubzug von Kid Kaito Kid fängt, dann geht er mit Aoko zum Konzert und ansonsten darf Kaito Kuruba das übernehmen. Ja, dann geht's halt auch direkt weiter zu dem angekündigten Raubzug. Diesmal will Kaito Kid wohl irgendwie eine Statue oder so stehlen. Ja, warum das so ist, habe ich jetzt in dem Manga-Band ehrlich gesagt nicht so wirklich rausgelesen. Das habe ich dann später in dem Anime erfahren, weil ich glaube, man sieht das hier nicht so. Na, auf jeden Fall kommt es dann halt wieder zu einer Konfrontation mit Hakuba. Die beiden, ja, Hakuba versucht halt Kid davon abzuhalten, den Diebstahl zu begehen, und ja, die beiden kämpfen wieder miteinander, und wie der Kampf der beiden ausgeht, will ich jetzt mal nicht sagen. Und ja, auch wer dann letztendlich mit Aoko zum Konzert geht, soll zunächst auch nochmal ein Geheimnis bleiben. Ja, würde ich sagen, kommen wir doch dann mal direkt zur Bewertung. Ich persönlich gebe dann diesmal nicht 4 von 5 Kaito Kid Zylindern. Und ja, ich habe mir eigentlich noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Es ist ein guter Fall. Ja, aber er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen wie die anderen beiden. Und wie gesagt, auch ja, einige Unklarheiten gab es eben auch noch. Mir ist bis jetzt noch nicht ersichtlich aus dem Manga-Fall, warum er die Statue stehlen will. Und ja, also ich gebe da einfach mal durchschnittliche 3 von 3 Kaito Kid Zylindern. Ja, da muss ich auch gleich sagen, dass ich auch nur 3 nehmen kann, weil einfach aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, da wird einfach gestohlen, was man halt stehlen kann, ne? Was noch übrig ist in Tokio, und ich weiß nicht, ob es Sinn der Sache ist, und ja, das Gefecht mit Hakuba finde ich jetzt auch nicht so spannend. Das wird aber gleich spannend im 4. Kapitel, aber davor können wir noch Philipps Bewertung hören. Ja, ich muss sagen, ich fand den Fall eigentlich schon besser. Ich muss gerade mal gucken, ich habe den gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber das, ach so, ja, ich fand's auf jeden Fall sehr überraschend, die Wendung mittendrin im Kapitel, dass jetzt Olli, glaube ich, noch nicht, was, glaube ich, Olli noch nicht erzählt hat, und dementsprechend würde ich auf jeden Fall 4 von 5 Hakuba-Mützen geben, mal wieder, und ja. Also ich fand's nicht so lustig wie immer, aber es gab interessante Wendungen, die mich dann doch zum Schmunzeln gebracht haben. Und demnach bleibe ich hier bei meiner Bewertung von 4 von 5 Hakuba-Mützen. Und ja, gebe, glaub ich, die meisten. Ihr habt ja beide 3 von 5 gegeben, nicht wahr? Ja. Ja, genau. Vielleicht, wenn ich, soll ich einfach noch mal einwerfen, warum er überhaupt die Statue stehlen will? Also aus die Information, die man vom Anime her kennt. Vom Anime? Wird dem Anime was Genaueres dazu gesagt? Ja, also es ist ja halt so, was wir später halt noch erfahren. Es geht, dass Kid ja hauptsächlich Edelstein aus einem bestimmten Grund stiehlt. Da kommen wir ja später noch zu. Und was ich im Anime halt gesehen habe, ist, dass in den Augen dieser Statue eben auch Edelsteine sind. Und Ah. eigentlich auf die hat er es wohl eigentlich abgesehen. Aber das kann man jetzt im Manga nicht Kann so man im Manga aber rauslesen. nicht erkennen, ne? Also. Nee, deswegen, das habe ich auch erst erkannt, als ich den Anime-Fall dazu gesehen habe. Ich dachte, Ah. ist vielleicht eine wichtige Hintergrundinformation. Ja, vielen Dank. Ja, und dann geht es auch weiter mit dem nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 4, der Akako-Notdienst. Und wie Olli ja gerade eben schon gesagt hat, sollte man nicht durcheinander bringen, wer Akako ist und wer Aoko ist. Da hat sich Aoyama was Schönes ausgedacht mit den ganzen beiden ähnlichen Namen. Akako ist ja die Hexe, die wir aus den vorigen Bänden schon kennen, oder dem vorigen Band. Ich weiß gar nicht, ob sie Band 1 auch schon dabei war. Auf jeden Fall sieht sie diesmal voraus mit ihrer Glaskugel, dass Kaito Kid wohl gefangen wird von Saguro Hakuba und will natürlich verhindern, dass er oder sie ist so ein bisschen im Zwiespalt. Sie will eigentlich, dass er gefangen wird, aber irgendwie auch nicht, weil sie doch irgendwie besondere Gefühle für ihn hegt. Und ja, dann taucht Saguro Hakuba in der Klasse von Kaito Kuroba auf. Und ja, es hat sich wohl herausgestellt, dass durch die Haaranalyse, das, was Kaito Kid im letzten Fall oder im vorigen Fall am Tatort zurückließ, demnach müsste Kaito Kuroba auch Kaito Kid sein, und er nimmt ihn mit zum Fall. Und ob Kaito Kuruba es dann noch schafft, sich als Kaito Kid zu verkleiden und den Edelstein zu stehlen, das erfahrt ihr dann, wenn ihr den Band dann auch mal lest. Also was ich sofort sagen muss, ich finde, das ist von allen bisherigen vier Fällen Kapiteln das beste Kapitel. Da muss ich auch gleich mal 4 von 5 geben. Und ich finde es einfach, hier ist der Humor wieder einfach nur herausragend. Die Glaskugel hat ein paar witzige Momente mir gegeben. Dann hat mir auch die Haaranalyse von Kaito Kid einen witzigen Moment gegeben. Nämlich erfährt man hier offiziell, dass Kaito Kid einen IQ von 400 hat. Ja. Etwas arg hoch für einen Menschen, sag ich mal. Wenn man sagt, 130, 120 wäre schon hyperintelligent, frage ich mich, wie man ein 400 kommt. Naja, aber doch ganz witzig eigentlich. Doch ja. Insgesamt ein überzeugendes Kapitel, 4 von 5, jawohl. Was mich allerdings verwundert, ist, dass die Analyse ja besagt, dass das Alter irgendwie zwischen 30 und 40... Ach nee, das sagt ja Nakamori, genau. Nakamori. Ja, okay. Dann haben wir das wieder raus, ja. Richtig. Da sind ja alle dafür verwundert, dass er so jung ist, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann und dementsprechend, ja. Um gleich mal zur Bewertung zu kommen, ich fand das Kapitel auf jeden Fall auch sehr amüsant. Allerdings war das bisschen vorhersehbar, fand ich, dadurch, dass Akako eben am Anfang in der Glaskugel das voraussieht und Kaito Kid eben doch so halbwegs beschützen will. Von daher bleibe ich mal bei meiner Bewertung von 4 von 5. Ach, ich gebe mal wieder Kid Monokel. Ich vergebe Akako Besen oder Akako Glaskugeln und das denke ich, wird dem Kapitel eigentlich ganz gerecht. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bewerte diesmal auch mit Akako Glaskugeln. Ja, aber ich bewerte immer mit nichts, fällt mir gerade auf. Also ich muss sagen, also der Fall war gut, auf jeden Fall, hat einen guten Unterhaltungswert gehabt. Auch am Anfang waren so ein paar lustige Szenen mit bei, aber irgendwie so richtig vom Hocker gehauen hat er mich jetzt auch nicht. Und ja, dann bleibe ich bei meiner Durchschnittsbewertung von 3 von 3 Glaskugeln. Was nicht heißt, dass der Fall schlecht ist. 3 von 3, du meinst wahrscheinlich 3 von 5. Ja, meine ich. Entschuldigung. 3 von 3, super! Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Kapitel auch durch und kommen mal zum nächsten, was ja ein Sonderkapitel sozusagen ist, das Yaiba versus Kaito aufeinandertreffen, das ja auch in der ersten OVA schon umgesetzt wurde, wo dann noch Conan mit dazugepackt wurde, wer es kennt. Und das wird uns jetzt Olli mal wieder ein bisschen genauer, ein bisschen näher bringen. Ja, wie gesagt, du hast schon wieder viel vorweggenommen. Also im Prinzip geht es darum, dass Kaito Kid, oder ich fange anders an, es gibt da eine Familie von Schwertkämpfern in Japan und die hat so ein ganz berühmtes Schwert und Kaito Kid hat angekündigt, dieses Schwert zu stehlen. Und naja, dann will natürlich Nakamori das Schwert vor Kid beschützen, aber das will die Familie nicht so. Da schmeißt die Oma Nakamori erstmal raus und sagt, dass die das Schwert selber beschützen, weil sie eben eine Familie von Schwertkämpfern sind und deswegen können sie selber auf ihre Schätze aufpassen. Ja, es geht dann im Prinzip, geht der ganze Fall darüber dann, wie Kaito Kid halt in dieses Anwesen einbricht und ja, sich auf den Weg zu dem Schwert macht und es dann letztendlich in die Hände bekommt und ja, ob er will er halt mit dem Schwert sozusagen Versuch oder ja, er hat das Schwert dann halt in der Hand, aber da gibt es ja dann wie gesagt noch diese Familie von den ganzen Schwertkämpfern, die natürlich das Kaito Kid nicht so leicht machen wollen und ja, inwieweit jetzt dieses Kapitel ausgeht, ob Kaito Kid von irgendwelchen Schwerthieben getroffen wird oder ob es ihm gelingt, das Schwert zu stehlen, würde ich sagen, das lest ihr dann einfach mal selber. Ja, ich komme dann mal gleich zur Bewertung. Also ich fand das Kapitel so gesehen, ja, ich kenne auch die OVA, also ich fand, es ging hier sehr in Richtung Comedy, was ich aber in dem Fall eigentlich mal gar nicht so verkehrt fand, sondern es war so gesehen, ja, einfach nur lustig und ja, deswegen, ich denke mal, das ist auch, könnte mir vorstellen, dass es auch ein Kapitel aus der Anfangszeit von Kaito Kid ist. Und ja, ich überlege jetzt noch, ob man dafür vielleicht mal so die volle Punktzahl vergeben könnte. Weiß ich noch nicht so genau. Also, auf jeden Fall gibt's. Während du nachdenkst, muss ich unbedingt schon mal 4,5 vergeben von 5. Zum einen wegen dem Humor, also ich habe wirklich, ich musste viel schmunzeln, weil Kaito schafft es, auf glorreiche Weise einzubrechen, alle Frauen zu bezirzen, hinter sich zu bringen und dann auch dieser, ich sag mal einfach nur, Kampf hat mich wieder so sehr an Ranma erinnert. Einfach nur zack, zack, zack, alles ganz schnell und unkontrolliert, unvorhersehbar, einfach nur totaler Müll, der da passiert, aber einfach nur so witzig gemacht, dass ich das echt, also toll. Ja. So hat es mir echt gefallen. Vier Ja. von fünf, ja, toll, toll, toll. Also ich fand's auch sehr comedy-lastig, dadurch, dass ich die OVA ausnahmsweise auch mal kenne und die ist mir sogar in Erinnerung geblieben. Die war sehr schön, die OVA. Und ja, das war, ging mir in diesem Kapitel ein bisschen schnell, um ehrlich gesagt zu, um ehrlich zu sein. War ein bisschen chaotisch alles, aber durch das Crossover mit Scheinbar. Aoyamas früherer Serie Jaiba, das wertet das Ganze natürlich noch ein bisschen auf. Und um hier auch mal Marcel ein bisschen zu vertreten, der heute auch leider nicht dabei ist, gebe ich hier an dieser Stelle, ich glaube, wir legen beide zusammen, ich gebe 4 und Marcel gibt 1. Na, eigentlich sagen wir andersrum. Nee, egal. Einer, okay. ich würde sagen, ich gebe mal, ja, nee, ich gebe auch nur 4 Abzeichen, das kann ich nicht machen. Aber um das hier nochmal reinzuwerfen, ich glaube, Marcel hätte 5 von 5, ja, nicht Abzeichen, sondern Schwertern gegeben. Genau, Schwertern. Bist du Die, denn ein ja, Jaiba-Fan? das tue ich jetzt einfach mal auch, nachdem ich mir so eure Bewertung angehört habe. Also, wie gesagt, das ist ein schöner Fall, lustiger Fall. Und ich denke mal, wenn man jetzt noch Jaiba, so ein bisschen, die Serie so ein bisschen kennt, dann versteht man das Ganze noch besser und ich gebe hier einfach mal die volle Punktzahl 5 von 5 Schwertern. Was man noch sagen muss, zur allerletzten Seite unten, ne? Das ist ja das Bild von der Chronik von Facebook, von Conan News, ne? Das alte. Ja, Da hat genau. es Philipp also her. Ich habe gestern gelesen und dachte, aha! Das dachte ich auch. Ich wusste gar nicht selber gar nicht, wo ich es her hatte. Ach Und dementsprechend so! war ich ganz verwundert, aber es war schön, ja. Und ich dachte, hoch, Philipp nimmt ein Bild von Übrigens, einem Kapitel, das noch gar nicht in Deutschland verfügbar ist, also. um hier schon mal vorweg zu nehmen, ihr könnt gerne unsere Facebook-Seite liken. Dort sind wir zu finden als Conan News. Einfach die URL eingeben, facebook.com/ConanNews. Und dann könnt ihr dort alle aktuellen Informationen zu Detektiv Conan beziehen. Ganz einfach. Okay, Richtig. wobei, Ja, das geht ganz einfach und ganz schnell. um. Genauso einfach und schnell möchte ich das nächste Kapitel darbringen. Kapitel Nummer 6, Blue Birthday. In meinem, oh, das war tolles Englisch, nicht wahr? Gut. Machen wir weiter. Eingeleitet wird das Kapitel mit einer wunderschönen Farbseite mit Kaito Kid im bläulich-gelben Mondschein. Und dann merkt man aber sofort, dass hier der Zeichenstil etwas verändert wird. Also mir fiel als erstes auf, dieses Kapitel kann nicht so alt sein wie die anderen, wie die vorherigen fünf. Und das merkt man dann auch relativ schnell. Und es geht eigentlich im Prinzip darum, dass Aoko Geburtstag hat. Und dies missfällt sowohl ihrem Vater. Wie Nakamori? heißt er nochmal? Nakamori? Jinzo Hilf mir. Nakamori, genau. Nakamori, genau. Nakamori und Kaito selber persönlich auch. Allerdings bekommt er das von ihr auf ziemlich böse Seite relativ schnell wieder ins Gedächtnis. Und endlich geschieht in dem Fall, wir erfahren, warum Kaito Kid, beziehungsweise Kaito Kuroba, eigentlich in Kaito Kid schlüpft und all den ganzen Krimskrams klaut. Das möchte ich euch natürlich nicht verraten. Das solltet ihr schön selber Wir sind herausfinden. heute gemein, ja, aber. Ja, es ist ganz gemein. Und dann stellt natürlich wieder Kaito-Kid bringt wieder eine Ankündigung für einen kleinen Raub, fällt in eine Falle oder tappt in eine Falle von Nakamori, so scheint es jedenfalls. Allerdings kann auch diese Falle, wie es aussieht, für sich nutzen, jedoch nicht ohne auf Diebe zu treffen, die seinen Vater im Gewissen haben können. Könnten. Da geht es noch ganz spannend weiter. Ja, und da... Nein, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall... Spoiler. Nee, das kann ich nicht sagen. Nee. Nee, jo, geht nicht. Wollen wir dann bewerten? Also... Ja, also ich... Ich sag so noch zum Ende, Kaito Kid wird ein klein wenig abrechnen. Ja. Er hat vor, abzurechnen. Ja, genau. Spoiler ist bloß nicht zu viel, sonst... Nee, geht nicht. Ja, schade eigentlich. Widersprichst du dir selbst. Aber ich muss sagen, ich fand dieses Kapitel wirklich grandios. Mhm. Also der eigentliche Fall war jetzt nicht gerade so, dass ich sagen würde, ja, okay, hier super. Aber das mit der Organisation am Ende, also die heißt auch Organisation, also die Kaido Kid Organisation sozusagen, ist ja getrennt von der Detective Conan Organisation. Das hat Aoyama in einem jüngsten Interview gerade erst bestätigt. Dementsprechend würde ich hier auf jeden Fall auch 5 von 5. Was vergibt man denn da so Schönes? Kaito Kid Hüten vergebe ich diesmal. Also volle Punktzahl diesmal ausnahmsweise. Und ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Da erhält man auf jeden Fall sehr interessante Einblicke in die Organisation und was Kaito Kid eigentlich die ganze Zeit macht, warum er es macht. Auch das Ende ist wunderschön gemacht, ohne hier zu viel zu verraten zu wollen. Aber das ist wirklich traumhaft und ja, eigentlich ein rundum perfektes Kapitel, wenn man so sagen will, würde ich mal so behaupten. Und mit der Farbseite vor natürlich noch ein extra Bonus, den es hier bei Kaito Kid gibt, wie auch schon im Band 2 mittendrin, eine Farbseite als in Kapitel. In 1 aber nicht. Ja, in 1 nicht. Und dementsprechend, ich will auch gar nicht lange weiter hier reden. 5 von 5, Kaito Kid Hüten. Ja, ich schließe mich dem voll und ganz an. Dieses Kapitel ist einfach nur top, das muss man einfach sagen. Vorne die Einleitung mit der Farbseite, dann ist es auch wirklich ein storyrelevantes Kapitel. Es geht weiter mit der Story, mit der, ja, man erfährt im Prinzip das, was man eigentlich schon sich in Band 2 so gesehen gewünscht hätte. Da ist ja... Und in 1 schon, ne? Mal ja, vielleicht angedeutet. Ja, Band 1 ging's ja los und dann dachte man, okay, in Band 2 klärt sich da noch ein bisschen was auf, aber da wurden wir ja enttäuscht. Aber hier geht's dann endlich weiter und ja, neben der Story-Entwicklung noch eine schöne Nebenstory mit Aokos Geburtstag und ja, einfach Top-Story, also 5 von 5 Kaito-Kid-Zylindern. Ja, was ihr hier Story-Entwicklung nennt, nenne ich mal Story-Anfang, weil irgendwie noch gar nichts gesagt worden ist. Und das macht das Kapitel so besonders, weil einfach Dinge ins Licht rücken, in den Vordergrund rücken, die Aoyama uns bisher komplett verschwiegen hatte. Und wie ihr schon gesagt habt, mit der Einleitung, mit einer Farbseite, merkt man schon die Hochwertigkeit des Kapitels direkt an und das verleitet auch mich dazu, 5 von 5 zu geben. Da sind wir uns immer einig, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Willst du nicht doch lieber 4 von 5 geben? Wäre noch möglich. Nee, tut mir leid, nein. Geht nicht. Okay. So. Vielleicht 6? 6? Oh, nein. Auch nicht. Auch nicht. Stattdessen biete ich an, das nächste Kapitel zu machen. Ja, die 7. Wie wär's damit? Ja, gerne. Gut, dann mache ich das. Kapitel 7 heißt Green Dream. Ach, schon wieder so schön Englisch. Ach, herrlich. Und auch wieder eines der neueren Kapitel, wie man sofort am Zeichenstil erkennt. Es geht quasi darum, dass Kaito Kid was stehlen will. Nämlich einen Diamanten wieder, etwas Wertvolleres diesmal. Und dieser schleicht sich direkt von Anfang an hinein, dorthin in eine Art Theaterhalle. Und dort merkt man sofort, wie ich ehrlich sagen muss, ganz Conan-typisch, dass da irgendwas mit den Leuten nicht stimmt. Doch zum Glück bringt sich da niemand um. Das habe ich erstmal schon gedacht, oh je, die eine, wo sich da so aufführt, wird noch sterben. Allerdings überlebt sie. Ja, das wäre Conan typisch gewesen, aber ja, in diesem oder? Fall leider also, nicht. Ja. So wie der Fall dass da jetzt jemand sterben muss. Da hatte Aoyama schon seinen typischen Stil sozusagen drauf, also merkt man auch genau. Ich finde auch, mir gleich mal ein bisschen in die Bewertung zu kommen, halbwegs, ohne dich richtig ausreden zu lassen. Also der Kaito Kid sieht hier in seiner normalen Kleidung wirklich aus wie, oder Kaito Kuroba sieht aus wie Shinichi, finde ich. Ähnlich, also das muss ich ehrlich sagen, ja. Okay, da will ich dich auch gar nicht weiter unterbrechen. Viel Spaß beim Erzählen. Oder warst du schon durch? Nee, noch nicht. Also, und in diesem Theater soll ein Stück vorgeführt werden. Und ja, da ist halt ein paar Turbulenzen sind wie immer dabei. Und unter diesem Stück, in diesem Stück, kommt dieser Diamant vor. Als kleines Problemchen soll Kaito Kuroba mit Aoko dieses Stück ansehen. Das macht es ihm natürlich nicht ganz einfach, sich komplett zu konzentrieren und davon zu schleichen, um natürlich den kleinen Raub zu begehen. Allerdings scheint es so, als würde er es trotzdem schaffen. Man weiß es nicht, wie immer. Man weiß es nicht. So geht es einfach weiter. Und Kaito Kid freundet sich mit der Nebenfigur des Theaterstücks an und verleiht ihr neuen Mut für ihr Hobby, für ihren Traum des Schauspielens. Ja, und ich denke, das reicht schon, da habe ich genug gesagt. Auch hier möchte ich, ja, ich weiß nicht warum, ich möchte... Ich auch, 4, ich 5, auch. 5. Nee. Nein, oder 5, nee. Oder 4, 5. Ich möchte 5 geben. Ich auch, ja. Ja. Als letztes Kapitel wirklich traumhaft ausgewählt, mit einer wirklich guten Story, mal weniger humorlastig, wirklich ernst und freundlich und, ja... So gefällt mir das. Ich finde vor allem die Hintergrundgeschichte mit diesem Mädchen dort, mit der Schauspielerin, sehr interessant. Genau, ja. Und also ich dachte die ganze Zeit, wann das denn jetzt irgendwie mal da auch weitergeht. Es war klar, dass es da irgendwie hätte weitergehen müssen. Und wie das am Ende dann schön noch rauskommt, das finde ich so irgendwie so schön. Also das ist irgendwie, wäre das ganze Kapitel noch zusätzlich auf zu dem eigentlichen Diebstahl. Und ja, also praktisch typisch Detective Conan teilweise schon. Und ja, das ist ja auch das letzte Kapitel, das Aoyama für Kaito Kid damals gezeichnet hat, also im Original Kaito Kid. Und danach ging es dann ja praktisch mit Detective Conan los. Und man merkt ja auch schon praktisch so eigentlich fließende Übergang, würde ich mal sagen. Und ja, also sehr schön, 5 von 5 hier. Ja, was nehme ich denn diesmal? 5 von 5 Edelstein, das ist doch auch mal was Schönes, nicht wahr? Also, ja, wie gesagt, ich schließe mich da euch voll und ganz an. Sehr schöner Zeichenstil hier diesmal und auch wieder eine gute Geschichte und ja, interessant und auch vor allen Dingen finde ich diesmal den ernsten Aspekt ziemlich gut und eben auch das, wie Kevin schon gesagt hat, dass Kid dieser Schauspielerin da Mut macht und ihr gut zuredet, sie unterstützt, dass sie Selbstvertrauen gewinnt, das ist ja immer ein sehr interessanter Punkt und ja, ich gebe dementsprechend einfach mal... Den Kaito bei Frauen allerdings immer hat, kommt mir so vor. Ja, aber hier kommt es diesmal so... Bei Frauen kann er leicht. ...wirklich raus, ja. Also ich gebe mal 5 von 5, ja, Edelsteine. Spielkarten? Nee, ja. Theateraufführungs... Was auch immer. Vorhängen? Oder Selbstvertrauens... Unterstützungs... Denkt euch irgendwas aus. Ja. Gut. Dann sind wir mit den Kapiteln soweit auch durch. War schöner Abschluss, fand ich. Und ja, also tatsächlich eine Art Steigerung anstatt gefunden, ne? Ja. Also am Ende haben wir natürlich noch den Bonus, den ich am Anfang schon angesprochen hatte, wie gehabt. Die Playback-Episode von Gosho Aoyama, wo nochmal die ganzen alten Kapitel, wo nochmal sich erinnert und ein bisschen alte Gedanken dazu aufschreibt, die er jetzt noch hat. Finde ich immer sehr schön, da ein bisschen was drüber zu lesen, was er sich dabei gedacht hat und was die Hintergründe sind. Wie gehabt, Werbung hinten drin. Und noch ein Hinweis einer Extra-Galerie zum 14. Kinofilm, wo ein paar Originalentwürfe sozusagen veröffentlicht und interessante Hintergrundinformationen preisgibt zum 14. Kinofilm, der ja auch bei uns hier jetzt vor kurzem in Deutschland erschienen ist, bei Kase. Von einem Jahr ungefähr, ja. Ja, und ja, Ja, obwohl, ne. Ja, schon doch. 2 Jahre her. Es war April fast, 2011 ja. Müsste das gewesen sein, schon. Ja. Wahnsinn. Und, Wahnsinn. Oder Mai, ja. Ja, Mai war das. Mh. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Auch die Bilder von Aoyama sehr schön gezeichnet, finde ich. Also das sieht man wirklich so ohne Farbe, wie diese Skizzen praktisch auch aussehen. Und das ist wirklich, wirklich schön für jeden Detective Conan Fan, denke ich mal, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, was Aoyama sonst noch so macht. Und ja. Ich wusste vorher gar nicht, dass er beim 14. Film mitgewirkt hat, aber jetzt ist mir das dadurch bewusst geworden. Ja, schön. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, die Filme geschehen, außer auf die ersten paar, wirklich unabhängig. Ja, wobei er beim 10. ja auch schon mitgewirkt hat, das weiß man ja. Und die Plakate, sie kommen natürlich wie jedes Mal von ihm. Die Plakate, und ja klar. Ja, klar. Ja. Ja, gut. Wollen wir denn mal auf die Fehler eingehen, die uns so aufgefallen sind, falls euch überhaupt welche aufgefallen sind. Also mir ist nur ein Rechtschreibfehler aufgefallen, ja. Mehr nicht. Mir ist gar kein aufgefallen, um ehrlich zu sein. Also es war schön gemacht von unserem neuen Übersetzer in unserem Team. Herrn Kaspari, ja. Genau, Kaspari heißt er. Ich habe schon wieder vergessen, so selten nennen wir den Namen hier. Aber herzlichen Dank dafür und als gesamte EMA-Team auch an die Buchherstellung, die seit Band... wann war das? 69 nicht mehr mit dabei ist, aber herzlichen Dank an alle, ans gesamte Team, an alle, die jemals mitgewirkt haben. Da möchte ich gerne mal alle vorlesen, die ich ja lesen kann. Zum einen Costa Kaspari als Übersetzer aus dem Japanischen, verantwortlicher Redakteur Steffen Hautok, Gestaltung Claudia V. Villhauer, Koordination Theresa Lindenstruth und ja, das war's schon. Oh je, mageres Team. Darf aber ich gut überhaupt geklappt. Ich muss mal ehrlich sagen, also wie sagt man das denn? Der Cast hier hinten sozusagen drin ist ja schon ein bisschen anders als beim Original, wie mir gerade auffällt. Ich habe den Originalband hier auch. Anders, ja. Und dementsprechend finde ich das irgendwie... Ich möchte ja nochmal die Originalleute hier auch erwähnen. Da sind zum einen als verantwortlicher Redakteur Stefan Hautog, dann Redaktion Frank Neubauer, Lettering... von der Funky Crowd Production ist ja auch noch mit drin. Gestaltung Claudia V. Villhauer immer noch mit dabei. Koordination Nadine Kreisel, bekannt bei allen unseren Hörern, denke ich mal. Buchherstellung von Sandra Pennewitz und das war's auch schon. Also die Buchherstellung auch noch mit dabei im Originalband bei Kaito Kid Dings hier, diesmal rausgelassen bei der Neuauflage. Und ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Was sind dir denn für Fehler aufgefallen? Ja, also zum einen ist mir aufgefallen, in dem Kapitel mit, Moment, welches Kapitel ist das? Im dritten Kapitel, als Aokor den Raubzug von Kid mit Keiko im Fernsehen verfolgt, auf Seite 76, oder in dem Fall 77, aber da steht keine Zahl. Ja. Da fragt Keiko Aokor, auf wessen Seite steht du? Also da fehlt, denke ich mal, ein S, weil... Steht du, tatsächlich, und das ist auch im Originalband so gewesen. Habe ich überprüft. Ach. Also, ja. Und dann, was man jetzt nicht so direkt als Fehler ansehen kann, vielleicht ist, ich finde nur, es klingt komisch bei der Playback-Episode, wo er halt seine Kommentare macht, da... Zu dem Kapitel, Er bei einem gesagt, ich finde es jetzt gerade nicht mehr so auf die Schnelle, halt, also, ich erinnere mich gerne zurück, sag ich mal, halt. Also dieses Erinnere, finde ich, ich weiß nicht, ob da noch ein E zwischen könnte, so, ich erinnere mich. Normal schon, ja, aber als Dialekt ist es geltend, also. Ja, und dann, was ich noch anmerken möchte, beide. Mit Kansai-Dialekt, ja. Bei der Werbung hinten ist ja auch diesmal Conan mit dabei. Und ich finde 5 Euro. Ja, genau, das ist auch irgendwie ziemlich komisch, weil die kosten ja jetzt nicht mehr 5 Euro. Und Shinichis Name, sondern 6,50, ist auch falsch geschrieben. Shinichi, oh Gott. Das ist echt peinlich. Ja. Chinesisch. Das hat jetzt nichts mit dem Band an sich zu tun, sondern eben mit der Werbung, aber am meisten finde ich ja, wie gesagt. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich schaue auch gar nicht auf die Werbung. Ja, das gucke ich, also wie gesagt, ging um Conan und da musste ich natürlich gucken und ja, wie gesagt, auch vor allem das mit dem Preis finde ich ja ziemlich frech sozusagen, weil dann Betrüger. Da denkt man, oh ja, dann kann man sich die ja für 5 Euro kaufen, weil der Band ist ja, wann ist Kitty jetzt rausgekommen? Vor 2 Wochen oder so? Ja, ganz aktuell vor einer Woche Ja, und ungefähr, ne? dann geht Ja. man in den Laden und denkt, ja, dann kaufe ich mir die für Vor genau 5. einer Woche übrigens. Ja, nee, 10. Januar, also schon 2 Wochen her. Ach so, Ja, oh. und Wie die Zeit dann werden vergeht. die Preise nicht angepasst. Also das ist schon frech, Nee, das ist ne? richtig. Das ist schlecht, ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zum abschließenden Fazit über diesen Band. Also ich habe ja fast immer 4 von 5 Abzeichen gegeben, nur am Ende waren es ein paar mehr. Von daher bleibe ich auch mal bei meiner Bewertung von 4 von 5. Ich gebe mal Spielkarten, weil die so schön vorne drauf sind. Sind sogar, glaube ich, 4, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, die vergebe ich dann. Einmal die Herzdame. Dann, was ist das Karo hier 10? vorne? Nee, Karo Karo 10, dann hinten oder Pik Karo. Ass Nee, Karo und 3 ist das. Pik Bube. Karo Was? 3. Karo Ja, 3? weil du die drei Karos in der Mitte sehen kannst, die so übereinander sind. Ah, aber das ist ja keine 3 hier an der Doch, Seite, das. oder? Oder ist das die japanische Nee, Spielkarte? das ist die 3, wenn du die Karte quasi so von vorne Sie müssen anguckst. umdrehen mal. Ja? Dreh mal den Manga-Band um. Wenn du Ah, ja. Original-Pokerkarten zu Hause hast, dann kannst du dir die Karten auch mal angucken. Ah, jetzt sehe ich die 3. Okay, gut. Die vergebe ich auf jeden Fall, die 4 Spielkarten hier vorne drauf. Und ich bin gespannt auf eure Bewertung. Also der Band, wie Kevin schon sagt, hat sich ja immer gesteigert, von Anfang bis zum Ja. Ende. Und perfekter Abschluss. Danke, Aoyama. Und danke fürs Zuhören, aber erst noch eure Bewertung. Gut, ich möchte auch dem Band 4 von 5 geben insgesamt. Am Anfang war ich ja etwas mit ernüchternden Wertungen am Start, mit etwa 3 von 3 von 3 von 4 Ernüchternd, von naja, okay. Hält 1 sich an 5 0 Grenzen. 5. Nee, aber das hat sich ja dann immer weiter hinausgebaut und aufgebaut. Und so ist es tatsächlich. Der Band wurde immer besser, immer besser. 4 von 5 sind gerechtfertigt. Die Farbseiten sind wundervoll. Die Infos sind wundervoll. Ja, 4 von 5. Ja. Ja. Keine 3. 4 von Ja, 5. also ich gehe sogar noch höher und gebe dem Band die volle Oha. Punktzahl. Also 5. 3 von 3. Nein, 5 von 5 Kaito Kid Bänden, die es bei uns leider nicht gibt. Oh, ja, schön. Und zwar, weil eben, wie gesagt, also einmal ist für mich ein Aspekt, dass die Geschichte weiter vorangeht, man erfährt Das war Hintergründe, toll, dann ja. eben, Beziehungsweise ja anfängt. genau, dann eben, wie gesagt, die Farbseiten mittendrin, die Geschichtsthemen so und vor allen Dingen auch diese Informationen, die das Plakat, was Aoyama gezeichnet hat, das war so ein persönliches Highlight von mir. Und dann eben auch die Informationen neben der Playback-Episode und den Kommentaren eben auch zum Film nochmal ein paar extra Informationen. Also, das haben wir so in einem Kid-Band noch nie erlebt und deswegen, ja, hat er mich vollends begeistert und ich empfehle den Band einfach jedem Conan und Kid-Fan, dass man diese 6,50 Euro dafür, nee, sind sie 57? 7,50 sind es, Ja. dass man dafür halt die 7,50 mal locker investieren kann. Ja, auch wenn man den alten Band hat, denke ich mal, für jeden wirklich etwas größeren Detective Conan und Kaito Kid Fan, würde ich sagen, also für jeden Kaito Kid Fan, der da immer hinterher rennt, der sich auch da zu den ganzen Leuten gesellen würde, wenn Kaito Kid mal einen Diebstahl plant, sollte das Doch, real das würde ich sein, aber auch machen. der sollte auf jeden Fall zugreifen hier, auch wenn es nur eine Neuauflage ist, für jeden Normalen, für jeden, der das einfach mal so gekauft hat, der sollte es vielleicht nicht kaufen, aber ich denke mal, der würde auch unseren Podcast nicht hören. Also von daher Allerdings richtig, ja. würde ich sagen, ihr könnt den Band getrost auf jeden Fall kaufen und ja, das kann ich mal so als Schlusswort, glaube ich, stehen lassen. Ich möchte aber noch ein Schlusswort hinterherwerfen und zwar die Verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten, das darf natürlich nicht fehlen. Nein. Auf Twitter sind wir zu finden, twitter.com/ConanNews, ganz verwundernswerterweise. Da erhaltet ihr immer aktuelle Informationen, was gerade so passiert in der Detective Conan Welt und auch aktuelle Informationen zu den Detective Conan Episoden auf Viva. Da erhaltet ihr immer aktuelle Hinweise, wenn es dann bald wieder losgeht mit der Für Ausstrahlung. RTL2 ist es mir zu früh, sorry. Ja, und das könnte ich ja vielleicht bald übernehmen. Ja, gerne, Und mach mal. ja, Auf Facebook hatte ich schon erwähnt, facebook.com/connennews, da erhalte ich auch aktuelle Informationen, diesmal sogar mit 3 Seiten. Auf YouTube sind wir zu finden, youtube.com/connennews, da wird aber, glaube ich, in absehbarer Zeit nichts mehr kommen, aber könnt ihr gerne mal abonnieren. Abonniert und, einfach mal. Auf iTunes sind wir auch zu finden, als Connencast. Auf Podstar und podcast.de sind wir auch zu finden, falls ihr unseren Podcast dort hören wollt, als Connencast. Und ja, ich glaube, mehr gibt's gar nicht, wo man sein könnte. Auf jeden Fall könnt ihr gerne noch das Wiki besuchen, dort ein paar Bearbeitungen tätigen, wenn ihr denn mögt, wenn ihr einen Fehler findet. Wenn ihr was beitragen wollt, wir sind immer für alles offen und für jeden Beitrag zu haben. Von daher, Connen-Wiki.com. Genau, Kevin, dankeschön. Und wenn ihr diskutieren wollt, was gerade so in der Connen-Welt abgeht und wenn ihr ein bisschen mit anderen Fans euch austauschen wollt, Connen-Forum.com. Genau, das ist eure Adresse. Und ja, wie heißt die letzte Adresse, Kevin? Detektivkonnen-news.com. Genau, da halt die aktuelle News mit ausführlichen Beiträgen und auch den Connencast könnt ihr dort gerne auf unserer Website hören. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch endgültig und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kommt dann der News-Podcast für euch. Ciao! Starten wir mal, ne? Ja, bitte. Noch kurz was, dann bin ich nämlich... Ich komme nämlich während des Castes immer nicht mehr zum Trinken, ich kenne das schon. Früher ging das immer, da hatte ich noch andere Moderatoren dabei, die haben auch ein bisschen mehr gesagt. Naja, aber wir sagen ja auch nicht so wenig. Ne? Nee, schon. Ja. Aber bei so einer kleinen Diskussionsrunde ist es immer schwer. So, es war heute nur 3, ja? Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, sehen wir, wenn Philipp anfängt zu reden. So, ich würde sagen, ich drück mal auf Stopp, ne?